dann vom Tag her laut sein und Staub sein. Menge und Enge, das schöne Gedränge und ihr Getue. Um Mitternacht endlich schlüpft die Schönhauser in leise Schuh. Und da gibt es auf einmal eine Ecke für die Liebe, Verstecke für die Liebe. Und die Bäume atmen seufzend aus und da atmen wir linder. Der Traum kommt geschwinder in dieses und jenes alte Haus. Um Mitternacht endlich gibt die Schönheit.